lebten glücklich und froh, doch heute ist es nicht mehr so. Denn jeder kommt mit offenen Händen an und nutzt es aus, wo er nur kann. Einst voller Reichtum, blühen und schön, jetzt nicht mehr weit vom Untergehen. Heimat zerfällt, der Zeiger, der steht kurz vor 12, gibt es keinen mehr, der diese Zeit aufhält, der diese Zeit aufhält. Den Stolz haben die Deutschen verloren, sie werden zu Marionetten erzogen, nach dem Motto Brot und Spiele. Idealisten gibt es nicht mehr viele. Tausende Jahre Kultur und Geschichte machen sie in Tagen zunichte. Unsere Ahnen mit Verbrechern gleichgestellt. Verraten für Macht und Geld. Das schönste Land der Welt sind wir nicht, wie unsere Heimat zerfällt. Der Zeiger, gibt es keinen mehr, der diese Zeit aufhält, der diese Zeit aufhält. Immer wieder schön. Division Staufen mit dem Titel Diese Zeit. Wurdet ihr von euren Lehrern vor dieser CD eigentlich schon gewarnt? Das ist doch immer so. Wenn die NPD etwas verteilt, dann geht es Geschrei los. Nazis, Faschisten, Rassisten, bla bla bla. Von Meinungsfreiheit oder fairem politischem Wettstreit kann doch hier keine Rede sein. Doch ihr wisst ja, verbotene Früchte schmecken bekanntlich am besten. Macht euch einfach selber ein Bild. Vielleicht können euch die Jungs von AOV dabei ein wenig helfen.